Die Inflation der Vermögenspreise. Greenspan erkannte das Risiko von Vermögenspreisblasen und warnte in Hinblick auf den Aktienmarkt schon in den 90er Jahren vor Irrational Exuberance. Er glaubte allerdings nicht, dass man Ware von falschen Preisen unterscheiden könne und hielt es nicht für die Aufgabe der Geldpolitik, auf die Märkte von Vermögenswerten Einfluss zu nehmen, solange die allgemeine Preisstabilität gesichert war. Immerhin hatte die Überhitzung im Umfeld der Dotcom-Krise um die Jahrhundertwende doch zu einer restriktiveren Geldpolitik geführt. Nach dem Attentat vom 11. September 2001 wurde allerdings wieder auf Expansion geschaltet, und dies gab der größten Vermögensblase in den USA, dem Preisboom bei privaten Eigenheimen, den letzten verheerenden Auftrieb. Von einem bereits sehr hohen Niveau stiegen die Häuserpreise von 1999 bis 2007 in nur 8 Jahren um 80%. Dazu muss man wissen, dass es in den USA immer schon möglich war, private Häuser mit recht wenig Eigenkapital zu kaufen. Der Anreiz dazu wurde noch dadurch erhöht, dass man die Zinsen für Hypothekenschulden in den USA traditionell steuerlich absetzen kann. Der rasante Anstieg der Immobilienpreise schuf in großen Teilen der Bevölkerung eine Reichtumsillusion. Man belief vorhandene Häuser stärker, um sich mehr Konsum zu leisten, und man verkaufte Häuser mit Gewinn, um neue und größere Häuser zu kaufen. In nur 6 Jahren von 2001 bis 2007 stieg die Verschuldung der privaten Haushalte in den USA von 100 auf 130% des verfügbaren Einkommens. Allgemein verbreitete sich die Illusion, der Weg zum Reichtum bestehe darin, Vermögenswerte, die im Wert stiegen, vorzugsweise Immobilien, mit Schulden finanzieren zu können. Der amerikanische Ökonom Robert Shiller hatte schon im Jahre 2000 vor den Gefahren von Vermögensblasen gewarnt und auch die amerikanische Häuserkrise richtig vorhergesagt.